Dritte Szene. Mein Krug! Mein schöner Krug! Er ist zerbrochen! Frau Marthe, bleiben Sie ruhig und setzen Sie sich hin. Ich will nicht ruhig sein. Mein Krug ist zerbrochen und Ruprecht hat ihn kaputt gemacht. Er war gestern Nacht in Eves Zimmer. Dort hat er den Krug zerbrochen. Das ist eine Lüge. Ich habe es nicht getan. Ein anderer Mann war bei Eve um 11 Uhr nachts. Ich wollte Eve heiraten, aber jetzt ist es aus. So ein Mädchen heirate ich nicht. Ruprecht, ich muss dir etwas sagen. Allein. Es ist sehr wichtig. Geh weg! Mit dir rede ich nicht mehr. Ein anderer Mann war in der Nacht bei dir. Ruprecht, bitte! Weg, sage ich! Oh je, wen sehe ich denn da? Eve, Ruprecht und die alte Marthe. Das ist nicht gut. Was ist hier los? Jemand hat einen Krug zerbrochen, höre ich. Ein zerbrochener Krug, nun gut. Evchen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss mit dir sprechen. Ich will aber nicht mit Ihnen sprechen. Warum kommt ihr zum Gericht? Nur weil der Krug zerbrochen ist? Ja, nur deshalb. Wirklich nur deshalb? Ja, wirklich. Das ist gut. Sei klug, Evchen. Sonst geht es Ruprecht bald schlecht. Herr Richter! Was machen Sie denn da? Sie dürfen doch vor der Verhandlung nicht mit den Leuten sprechen. Herr Gerichtsrat, ich kann diese Verhandlung nicht führen. Ich bin krank. Ich muss ins Bett. Ich habe gestern etwas Schlechtes gegessen. Mein Bauch tut weh. Meine Füße tun weh. Mein Kopf. Ich habe die Grippe. Was reden Sie denn da für Unsinn, Adam? Fangen Sie an. Anfangen? Jetzt? Aber ich bin krank. Adam, machen Sie mich nicht wütend. Natürlich, wie Sie wünschen, Herr Gerichtsrat. Leute von Husum, die Verhandlung beginnt. Wer ist der Kläger? Das bin ich. Jemand hat meinen Krug zerbrochen. So, so. Ein zerbrochener Krug. Und wer hat das getan? Warten Sie. Sagen Sie nichts, ich weiß es. Das war sicher Ruprecht, oder? Ja, genau, Ruprecht. Das ist gut. Ich denke, wir wissen genug. Meine Damen und Herren, liebe Bürger von Husum, die Verhandlung ist damit zu Ende. Ich verurteile Ruprecht... Halt, Moment mal. Sind Sie verrückt? So führt man doch keine Verhandlung. Es gibt hier Gesetze. Ich habe das nur für Sie gemacht. Ich habe gedacht, ein schnelles Urteil ist gut für den Herrn Gerichtsrat. Dann hat er noch Zeit für ein gutes Essen, bevor er nach Husal weiterfährt. Wir haben Schinken, Wurst, Brot, Wein. Denken Sie nicht so viel ans Essen. Denken Sie an die Gesetze.